So gilt der Roman als neue Stufe an narrativer Identifikation und Empathie bis hin zur erzählerischen Entdeckung des inneren Menschen mit seiner Psyche bzw. einem von außen nicht einsehbaren Innenleben, wie Fritz Breithaupt schreibt. Die Erfindung des Unbewussten um 1800 und seine erneute Popularisierung um und nach 1900 hat eine Vielzahl an literarischen Strömungen beeinflusst. Und doch ist der Mechanismus älter als jede Kunstform. Gäbe es grundsätzlich vermutlich keinerlei Erzählungen, wüsste der Mensch nicht von sich, dass es sich lohnte, sich in andere hineinzuversetzen. Fußnote: Wir gehen in Kapitel 6 mit Hilfe von Josef Vogel auf die Bedeutung des Romans für die Selbstfindung des Menschen ein. Ende der Fußnote. Das Ich des Handelnden als Blackbox, schreibt Breithaupt weiter, ist das Gegenstück zur Vielversionalität des Narrativen. Und in diese Blackbox zu schauen, ist uns eine große Lust. Um diese Transportation zu fühlen, um vollends in einer Geschichte auf eine Art aufzugehen, dass wir ihr und uns erlauben, uns von ihr verändern zu lassen, braucht es vor allem anderen jedoch die Fähigkeit, uns mit den Heldinnen der Geschichte emotional gemein zu machen. Es braucht Identifikation. Superman tarnt sich tagsüber als sein linkisches alter Ego namens Clark Kent, der seine preisgekrönte Kollegin Lois Lane heimlich anhimmelt und sich von seinem Chef anbrüllen lässt. Seine Verkleidung verkörpert, wer wir sind, seine Heldenversion dagegen, wer wir gerne sein wollen. Die Kraft der Fiktion entfaltet sich erst durch diese magische Identifikation, denn sie erlaubt, dass wir die bessere Version unserer selbst imaginieren. Die Geschichte wird sozusagen zur Kristallkugel, die gefahrlos zeigt, wer wir sein könnten, wenn wir uns anstrengen, unsere Ängste überwinden und uns unseren Herausforderungen stellen. Damit das funktioniert, müssen Helden wie Superman den Spagat zwischen Identifikationsträger und Idol hinbekommen, emotionale Heimat und Sehnsuchtsort in Personalunion sein.